Stau am Winkel rein, wichst dein Blümchen zart und fein, neugeboren im Sonnenstrahl, sieht die Welt zum ersten Mal aus dem kleinen alten Haus, schaut dein Kind zum Fenster raus und freut sich auf den Neuen. Das Jahr 3000.